Wieder irgendein Geschäft, dachte G.H. Bondi. Gott im Himmel, wie langweilig. Er wird mir erzählen, dass er Nähmaschinen nach Tasmanien liefern könnte oder Dampfkessel und Stecknadeln nach Fidschi. »Ich fange also mit dem Viehzeug an«, verkündete der Kapitän. »Mit welchem Viehzeug?«, fragte der Kommerzienrat Bondi verwundert. »Na, diese Scorps, wie heißt das, Lizard?« »Eidechse?« »Ja, zum Teufel, Eidechsen. Solche Eidechser gibt es dort, Herr Bondi.« »Wo?« »Na, auf so einer Insel. Die kann ich Ihnen nicht nennen, Junge. Das ist ein ganz großes Secret, worth of millions.« Der Kapitän Van Toch fuhr sich mit dem Taschentuch über die Stirn. »Zum Teufel, wo bleibt das Bier?« »Gleich kommt es, Kapitän, gleich.« »Well, also gut. Damit Sie es wissen, Herr Bondi, das sind recht liebe und brave Tierchen, die Eidechser. Ich kenne sie, mein Junge.« Der Kapitän schlug nachdenklich mit der Hand auf den Tisch. »Aber dass es Teufel sind, das ist eine Lüge.« Es sind ein paar tausend davon dort von diesen Eidechsern, aber sie werden arg aufgefressen von diesen Sharks. Haie? Yes, Haie. Deswegen sind die Eidechser doch so selten, mein Herr, und nur an dieser einen Stelle in der Bucht, wo ich nicht nennen kann. Diese Eidechsen leben also im Meer? Yes, im Meer. Nur in der Nacht kommen sie ans Ufer, aber... Sie müssen bald wieder ins Wasser. Und wie sehen sie aus? Na, groß könnten sie wie Robben sein. Aber wenn sie auf den Hinterpfoten tapsen, dann sind sie so groß, sagte der Kapitän. Dass sie schön wären, das sind sie nicht. Sie haben keine solchen Schuppen. Ganz kahl sind sie, Herr Bondi. Wie Frösche. Oder Salamanders. Und ihre Vorderpfoten, die sind wie die Patschhändchen von Kindern, aber sie haben nur vier Finger. So arme Würmchen sind das, setzte der Kapitän mitfühlend hinzu. Aber recht kluge und liebe Tierchen, Herr Bondi. Der Kapitän rutschte vom Sessel in die Hocke und begann in dieser Position herumzuwatscheln. So watscheln sie, die Eidechser. Der Kapitän bemühte sich, seinen mächtigen Körper in dieser Hockstellung in kreisende Bewegung zu setzen. Dabei hielt er die Hände wie ein männchenmachender Hund vor der Brust und blickte Herrn Bondi mit Vergissmeinnicht-Augen an, die um Sympathie zu betteln schienen. G.H. Bondi war tief ergriffen und menschlich irgendwie beschämt. Zu allem Unglück erschien jetzt der lautlose Herr Povondra mit einem Krug Bier in der Tür und hob entrüstet die Augenbrauen, als er das unwürdige Gebaren des Kapitäns erblickte. Der Kapitän erhob sich und schnaubte. »Ja, also, solche Tierchen sind das, Herr Bondi. Your health«, sagte er und nahm einen tiefen Schluck. »Und wie haben Sie die Eidechsen gefunden?« Kapitän, das ist ja gerade die Geschichte, Herr Bondi. Also, das war so, dass ich Perlen auf Tanamasa fischte. Der Kapitän stutzte. Oder dort irgendwo. Ja, das war irgendeine andere Insel. Aber das ist vorderhand mein Secret, Junge. Die Leute sind große Gauner, Herr Bondi. Und unser einer muss auf sein Maul aufpassen. Und als die beiden verdammten Singhais unten im Wasser die Pearl Shells abschnitten, da... Muscheln? Yes, solche Muscheln, die sich an den Steinen festhalten und mit dem Messer abgeschnitten werden müssen. Dabei schauten die Eidechser den Singhais zu und die Singhais glaubten, dass das Seeteufel sind. Yes! Der Kapitän trompetete gewaltig in sein Taschentuch. Du kennst das aber, Junge. Das lässt einem keine Ruhe. Ich weiß nicht, ob nur wir Tschechen ein so neugieriges Volk sind, aber wo ich auf einen Landsmann stoße, da muss er überall seine Nase reinstecken, um also alles rauszukriegen, was dahinter steckt. Ich Habe mir also in meinen alten, dummen Kopf gesetzt, dass ich mir diese Teufel näher anschauen muss. Ja, ich war auch besoffen. Ja, das stimmt. Aber das kam daher, dass ich noch immer die dummen Teufel im Kopf hatte. Weißt du, da unten am Äquator ist so manches möglich. Ich ging mir also abends diese Devil Bay anschauen. Herr Bondi versuchte, sich eine von Felsen und Dschungeln gesäumte tropische Bucht vorzustellen. Ja, und? Ja, ich sitze also dort und mache tss, damit die Teufel rauskommen. Und siehst du, Junge, bald kam so ein Eidechser aus dem Meer heraus, stellte sich auf seine Hinterbeinchen und wackelte mit dem ganzen Körper. Und macht tss, tss. Also wäre ich nicht besoffen gewesen, ich hätte nach dem Ding vielleicht geschossen. Aber ich, Kamerad, war voll wie ein Engländer. Und so sagte ich, komm her, du Tapperboy, ich tu dir nichts. Haben Sie da Tschechisch mit ihm gesprochen? Nö, Malaiisch. Er aber nichts darauf. Tritt nur von einem Bein aufs andere und wackelt hin und her wie ein Kind. Wenn es sich schämt. Und rundherum im Wasser waren ein paar hundert dieser Eidechser und streckten ihre Mäuler aus dem Wasser und guckten mich an. Und ich? Ja, ich hockte mich also hin und begann zu wackeln. Ja, wie diese Eidechser. Ja, damit sie keine Angst vor mir haben. Und dann kam ein zweiter Eidechser aus dem Wasser, ungefähr so groß wie ein 10-jähriger Junge, und fing auch an zu watscheln und zu wackeln. Und in der Vorderpfote hielt er so eine Perlmuschel. Der Kapitän tat einen Zug. Zum Wohl, Herr Bondi. Natürlich. Ich war bis oben voll. Ja. Und so sagte ich zu ihm, du Pfeffikus, du willst, dass ich die Muschel für dich aufmache? Ja? Ja, no, komm mal her. Ich kann sie dir mit dem Messer öffnen. Aber der Bursche rührt sich nicht. Er traute sich nicht. Da fing ich wieder an, mich zu wenden und zu winden, wie so ein kleines Mädchen, wenn es sich vor jemandem schämt. Ne? Da kam er dann näher herangewatschelt und ich streckte langsam die Hand aus und nehme ihm die Muschel aus der Pfote. So nahm ich also mein Messer und machte die Muschel auf. Ich fuhr mit dem Finger hinein, ob keine Perle drin ist. Aber es war keine drin. Nur dieser widerliche Rotz, wo in den Muscheln lebt. Da sagte ich, tss, tss, tss, friss, wenn du willst. Und ich werfe ihm die offene Muschel zu. Und du hättest sehen sollen, Junge, wie er sie ausgeschleckt hat. Das muss für die Eidechser ein großes Titbit sein. Wie sagt man? Ein Leckerbissen. Yes! Leckerbissen. Nur, dass sie die armen Kleinen mit ihren Fingerchen die harten Schalen nicht aufbrechen können. Der Kapitän nahm einen Schluck. Als der Eidechser die Muschel ausschleckte, da guckten die anderen zu und kamen ans Ufer. Einige hatten auch Muscheln in den Pfoten. Ja, es waren nicht lauter Perlmuscheln. Aber wenn es eine Perlmuschel war, dann habe ich sie mit meinem Messer aufgemacht und hineingegriffen, ob eine Perle drin ist. Und die Muschel, die gab ich ihnen zum Ausschlecken. Da saßen schon ein paar hundert dieser Lizards um mich herum und guckten zu, wie ich das aufmache. Ja? Und manche versuchten es selber. Ich meine, die Muscheln aufmachen mit irgendeiner Schale, ja? Was da so herumlag. Also ich muss sagen, das kam mir schon merkwürdig vor, Junge. Kein Tier kann mit Instruments umgehen. Ja, was hilft's? Ein Tier, das ist halt nur Natur. Der Kapitän nahm einen Schluck. In derselben Nacht, Herr Bondi, hab ich an die 18 Perlen in den Shells gefunden. Es waren kleinere und größere dabei und drei waren wie ein Obstkern, Herr Bondi, wie ein Obstkern. Kapitän Van Toch nickte ernst. Als ich dann in der Früh zu meinem Schiff zurück bin, da sagte ich mir, Captain Van Toch, Das hast du alles nur geträumt, Sir. Du warst besoffen, mein Herr, und so. Aber was hilft's? Da, in dieser kleinen Tasche, hatte ich 18 Perlen. Yes. Das ist die schönste Geschichte, flüsterte Herr Bondi, die ich je gehört habe. Da siehst du es, Junge, erwiderte der Kapitän erfreut. Am anderen Tag hab ich mir das dann im Kopf zurechtgelegt. Ich werde die Eidechser zähmen, nicht? Yes? Zähmen und trainieren. Und sie werden mir die Pearl Shells bringen. Es muss eine Menge von diesen Muscheln dort geben in dieser Devil Bay. Da ging ich also am Abend wieder hin, aber ein bisschen früher. Wenn der Sonnenuntergang beginnt, stecken die Eidechser ihre Schnuten aus dem Wasser, da, dort, bis man nichts anderes mehr sieht. Ich sitze am Ufer und mache tsch. Plötzlich sehe ich ein Hai. Nur die Flosse ragt aus dem Wasser. Dann platschte es im Wasser und ein Eidechser war weg. Ich habe 12 von diesen Haien gezählt, die da bei Sonnenuntergang in diese Devil Bay gekommen sind. Herr Bondi, diese Biester haben mir an einem einzigen Abend über 20 meiner Eidechser aufgefressen, stieß der Kapitän hervor und schneuzte sich erbost. Yes! Über 20. Das ist klar. So ein kleines Eidechser kann ihm mit seinen Pfötchen nichts anhaben. Man könnte heulen, wenn man das so sieht. Du müsstest das mal sehen, Junge. Der Kapitän dachte nach. Ich habe nämlich Tiere sehr gern, mein Junge, sagte er schließlich und hob den himmelblauen Blick zu G.H. Bondi. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Captain Bondi. Herr Bondi nickte zustimmend. Na, das ist gut, sagte Kapitän Van Toch erfreut. Sie sind recht brav und klug, die Tapper Boys. Wenn man ihnen was sagt, passen sie auf wie ein Hund, wenn er seinem Herrchen zuhört. Und am rührendsten sind ihre Patschhändchen. Weißt du, Junge, ich bin ein alter Mann. Familie habe ich auch keine. Ja, ein alter Mann. Ist er allein, ne? Brummte der Kapitän und bemühte sich, seiner Rührung Herr zu werden. Schrecklich lieb sind die Eidechser. Was hilft's, wenn nur die Haie sie nicht so fressen würden? Als ich anfing, mit Steinen nach ihnen zu werfen, also nach den Sharks, da fingen sie auch an zu werfen, die Tapper Boys. Du wirst es nicht glauben, Herr Bondi. Nun ja, weit werfen konnten sie nicht, weil sie so recht kurze Arme haben. Ne? Aber merkwürdig ist das schon, Menschenskind. Wenn ihr so geschickt seid, Jungs, sagte ich, dann versucht doch hier mit meinem Messer eine Muschel zu öffnen. Und ich lege das Messer auf den Boden. Ne? Sie genierten sich eine Weile und dann versucht es einer und steckt die Messerspitze zwischen die Schalen. Ja, du musst sie aufbrechen, sag ich, aufbrechen, you see? Das Messer so herumdrehen, dann geht's. Und er probiert immer herum, der Arme, bis es knackt und die Muschel offen ist. Na siehst du, sage ich, ist doch gar nicht so schwer. Ich werde doch den Eidechsern nicht sagen, Herr Bondi, dass das ein sagenhaftes Marvel und Wunder ist, wenn so ein Tier so etwas fertigbringt. Aber jetzt kann ich es ja sagen. Ich war nun wie vom Donner gerührt. Nun, das ging mir also so im Kopf herum, dass ich mit meinem Schiff noch einen Tag länger blieb. Und abends wieder in die Devil Bay und wieder sah ich, wie die Sharks meine Eidechser fressen. Und in dieser Zeit habe ich mir geschworen, mein Junge, dass ich das nicht so lassen kann. Auch gab ich Ihnen mein Ehrenwort, Herr Bondi. Tapper Boys, Captain Jan Van Toch verspricht euch hier unter diesen schrecklichen Sternen, dass er euch hilft. Das Handelsunternehmen des Kapitän van Toch. Als dies Kapitän van Toch erzählte, sträubten sich seine Nackenhaare vor Entzücken und Erregung. Yes, mein Herr, das habe ich also geschworen. Seit der Zeit, Junge, hatte ich keinen Augenblick Ruhe. In Batang nahm ich meine Ferien und schickte den Jungs in Amsterdam 157 Perlen. Alles, was mir meine lieben Tierchen gebracht haben. Dann fand ich so einen Kerl, das war ein Dajak, ein Sharkkiller, was die Haie mit dem Messer im Wasser umbringt. Ich wollte, dass er dort die Haie ausrottet, damit sie meine Eidechser in Ruhe lassen. Und ich habe unterdessen an den Lizards meine Observations und Experiments gemacht. Warte mal, ich habe da ein Logbuch, wo ich es jeden Tag eingetragen habe. Der Kapitän holte ein umfangreiches Notizbuch aus der Brusttasche hervor und begann darin zu blättern. Also, welchen Tag haben wir denn heute? Den 25. Juni, nicht wahr? Also zum Beispiel der 25. Juni, das war also voriges Jahr, nicht wahr? Yes, hier, ja, da ist es ja. Dajak hat einen Hai getötet. Die Lizards zeigen riesiges Interest für die Kadaver. Tobi, das war so ein kleiner Eidechser, aber recht schlau, erläuterte der Kapitän. Ich muss ihnen Namen geben, was? Damit ich das Buch über sie schreiben konnte, ne? Also, Tobi steckte die Finger in das Loch von dem Messer. Abends trugen sie trockene Zweige für mein Feuer zusammen. Das ist nichts, brummte der Kapitän. Ich suche einen anderen Tag. Ja, hier, vielleicht 30. Juni. Lizards bauen Damm. Tobi will nichts tun. Mein Lieber, der war schlau, erläuterte der Kapitän voller Bewunderung. Die Schlauen wollen nie arbeiten. Hat ewig an irgendetwas herumgebastelt, dieser Tobi. Was hilft? Auch bei den Eidechsern gibt es große Unterschiede. 3. Juli. Sergeant bekam ein Messer. Das war so ein großer, starker Eidechser, dieser Sergeant. Und sehr geschickt. Mein Lieber, 7. Juli, Sergeant tötet mit dem Messer einen Cuttlefish. 12. Juli, Sergeant tötet mit dem Messer ein großes Jellyfish. Und jetzt, Achtung, Herr Bondi, 13. Juli, ich habe das hier unterstrichen, Sergeant hat mit dem Messer einen kleinen Hai getötet, Gewicht 70 Pfund. Also, so ist das. Herr Bondi, erklärte Kapitän Jan van Toch feierlich. Hier steht es schwarz auf weiß. Es war ein großer Tag, Junge. Genau am 13. Juli vorigen Jahres. Der Kapitän klappte sein Notizbuch zu. Ich schäme mich nicht dafür, Herr Bondi. Ich habe mich dort am Strand der Devil Bay hingekniet. Aus lauter reiner Freude geheult. Weil, jetzt habe ich gewusst, dass sich meine Tapper Boys wehren können. Der Sergeant hat dafür ein schönes neues Harpun bekommen. Harpun ist das Beste, Junge, wenn du Haie jagen willst. Und ich habe ihm gesagt, be a man, Sergeant, und zeig den Tapper Boys, dass sie sich wehren können, Menschenskind, rief der Kapitän aus, sprang auf und schlug vor Begeisterung mit der Faust auf den Tisch. Also, so ist es, Herr Bondi. Jetzt erst habe ich mit den Tapper Boys sowas wie einen Kontrakt gemacht. Ja, ich habe ihnen nämlich mein Wort gegeben, dass, wenn sie mir Perlmuscheln bringen, dass ich ihnen dafür Harpoons und Knives, die Messer also, geben werde, damit sie sich wehren können. Sie? Das ist ein ehrliches Business, mein Herr. Warte mal, Junge, ich zeig dir was. Captain van Toch hob mit der einen Hand seinen Bauch hoch und fischte mit der anderen ein Leinwandsäckchen aus der Hosentasche. »Also, hier habe ich es«, sagte er und leerte den Inhalt auf den Tisch. Es waren an die 1000 Perlen in jeder Größe. G.H. Bondi verschlug es den Atem. Er konnte nicht an sich halten. Er musste darin wühlen, mit den Fingerspitzen, mit den Händen. »Ist das schön«, flüsterte er verzückt. »Kapitän, das ist wie ein Traum.« »Yes«, meinte der Kapitän unbeeindruckt, »nett ist das, hm? Und von diesen Haien haben sie ungefähr 30 in dem Jahr getötet. Wo ich bei ihnen war, ich habe es hier genau aufgeschrieben«, sagte er, und er klopfte auf die Brusttasche. »Ich habe ihnen auch eine Menge Messer gegeben und 5 von diesen Harpoons, hm? Mich kosten die Messer fast 2 amerikanische Dollars apiece. Sehr gute Messer, mein Junge, aus diesem Stahl, der keinen Rust fängt.« »Rost?« »Yes, weil es Unterwassermesser sein müssen, also fürs Meer. Aber mit diesen Tupperboys, Sir, mit den Eidechsern, könnte man in ein ehrliches Geschäft kommen. Ja, ein gutes Geschäft, Herr Bondi.« G.H. Bondi kam sich vor wie im Märchen. Perlen von ihnen kaufen? Yes, nur dass es eben in der Devil Bay keine Perlen mehr gibt und auf anderen Inseln wieder keine Tupperboys. Das ist der Haken, mein Junge. Kapitän Jan van Toch blies siegesbewusst die Backen auf. Und das ist doch gerade das große Geschäft, was ich in meinem Kopf erfunden habe, Junge, sagte er und bohrte den dicken Zeigefinger in die Luft. Es ist doch so, dass die Eidechser gewaltig viele geworden sind, seit ich mich ihrer angenommen habe. Sie können sich jetzt wehren, you see, und sie werden immer mehr werden. Na, Herr Bondi, wäre das nicht ein fabelhaftes Unternehmen? Ich sehe immer noch nicht, meinte G.H. Bondi unsicher, wie... Meinen Sie das eigentlich, Kapitän? Na, man könnte die Tupperboys zu anderen Perlinseln bringen, sprudelte er schließlich hervor. Ich habe herausgefunden, dass die Eidechser selber nicht über freies und tiefes Meer kommen. Sie können eine Weile schwimmen und eine Weile auf dem Boden watscheln, aber in großen Tiefen, da ist der Druck zu groß für sie. Sie sind ja so furchtbar weich, weißt du? Aber wenn ich so ein Schiff hätte, wo man für sie so einen Tank machen könnte, so einen Wasserbehälter, dann könnte ich sie hinbringen, wohin ich will. Sie? Und sie würden dort Perlen suchen und ich würde immer zu ihnen hinkommen und ihnen die Messer und Harpoons und andere solche Sachen bringen, was sie brauchen. Die Armen haben sich ja in der Devil Bay so vermehrt. Yes. Vermehrt, ja, sodass sie dort nichts mehr zu fressen haben werden. Sie fressen, was da so kleine Fische und Mollusks und solche Wasserinsekten sind. Aber auch Kartoffeln können sie fressen und Zwieback und so gewöhnliche Sachen. Ne? Man könnte sie also in diesen Tanks auf dem Schiff füttern. Und ich würde sie an geschickten Stellen da, also wo nicht so viele Menschen sind, wieder ins Wasser lassen und dort solche Farms für meine Eidechser machen. Ich möchte halt, dass sie sich ernähren können, die armen Viecher. Sie sind recht lieb und klug, Herr Bondi. Wenn du sie dann siehst, Junge, wirst du sagen, »Hallo, Captain«, da hast du aber nützliche Tiere, yes? Die Leute sind jetzt ganz verrückt nach Perlen, Herr Bondi. Ja, das ist also das große Business, das ich mir da ausgedacht habe. Darüber könnte man schon sprechen, überlegte G.H. Bondi. Zufälligerweise wollen wir nämlich, wir müssen neue Absatzmärkte für unsere Industrie suchen. Zufälligerweise sprach ich darüber vor kurzem mit einigen Leuten. Ich möchte 1 oder 2 Schiffe kaufen, 1 für jene östlichen Regionen. Das lobe ich dir, Herr Bondi. Sir, Schiffe sind jetzt furchtbar billig. Du kannst einen ganzen Hafen kaufen. Kapitän van Toch erging sich in technischen Erläuterungen, wo und zu welchem Preis Vessels und Boats und Tanks, Steamers zu haben wären. G.H. Bondi hörte nicht zu und beobachtete ihn nur. G.H. Bondi kannte sich mit Menschen aus. Keinen Augenblick lang nahm er die Eidechsen des Kapitäns van Toch ernst. Aber der Kapitän war eine Überlegung wert. Ehrlich, das ist er. und kennt die Verhältnisse da unten. Ein Verrückter, gewiss, aber verflixt sympathisch. Im Herzen G.H. Bondis erklang eine fantastische Saite. Schiffe mit Perlen und Kaffee, Schiffe mit Gewürzen und allen Düften Arabiens. G.H. Bondi überkam jenes zerstreute Gefühl, das sich bei ihm vor jeder großen und erfolgreichen Entscheidung einzustellen pflegte. Ein Gefühl, das man vielleicht in die Worte kleiden könnte: Ich weiß zwar nicht warum, aber wahrscheinlich gehe ich es an. »Also wissen Sie was, Kapitän van Toch«, sagte G.H. Bondi unvermittelt, »kommen Sie in 14 Tagen wieder. Wir sprechen dann nochmals über das Schiff.« Captain van Toch begriff, wie viel ein solches Wort wert war. Vor Freude errötete er und stieß hervor: »Und die Eidechser? Kann ich sie auf meinem Schiff transportieren?« »Aber ja. Nur, ich bitte Sie, sprechen Sie mit niemandem darüber. Die Leute würden glauben, dass Sie verrückt geworden sind. Und ich mit Ihnen.« Kapitän Jan van Toch und seine dressierten Echsen. »Ich soll gleich an Ort und Stelle versinken«, sagte der Mann in Marseille, »wenn das nicht der Jensen ist.« Der Schwede hob nur den Blick. »Warte«, sagte er, »und rede nicht, bevor ich dich gefunden habe.« Er hob die Hand zur Stirn. »Siegel? Nein.« »Empress of India? Nein.« »Fernambuco? Nein, nein, nein. Jetzt hab ich's. Vancouver.« »Vancouver? Vor 5 Jahren auf der Vancouver. Osaka Line. Frisco. Und du heißt Dingle, du Schlingel, und bist ein Ire.« Der Mann bleckte seine gelben Zähne und setzte sich. »Right, Jensen. Und ich trinke jeden Schnaps, den es gibt. Wo kommst du her?« »Ja«, Jensen deutete mit einem Kopfnicken aufs Meer hinaus, »ich fahre jetzt Marseille, Saigon. Und du?« »Auf so einem Tramp«, sagte Dingle ausweichend. »Alle möglichen Inseln da unten. Kapitän? Ein Van Toch, Holländer oder sowas.« Der Schwede dachte nach. »Kapitän Van Toch? Na, mit dem bin ich hier schon vor Jahren gefahren, Bruder. Schiff? Kandung Bandung, hä? Linie? Vom Teufel zum Satan. Dick, Glatze und flucht auch malaiisch, damit es mehr hergibt. Na, kenn ich gut.« »War er schon damals so verrückt?« Der Schwede schüttelte den Kopf. »Der Alte Toch ist all right, Mann.« »Hat er schon damals seine Eidechsen mit herumgeschleppt?« »Nein.« Jensen zögerte für einen Moment. »Ich habe etwas davon gehört. In Singapur. Irgend so ein Quatschkopf erzählte da was.« Der Ire tat ein bisschen beleidigt. »Das ist kein Quatsch, Jensen. Das mit den Eidechsen ist die nackte Wahrheit.« »Der in Singapur hat auch gesagt, dass es die Wahrheit ist«, murmelte der Schwede. »Und trotzdem hat er eins aufs Maul bekommen«, fügte er siegreich hinzu. »Dann will ich dir sagen«, erwiderte Dingle, »was es damit auf sich hat. Ich muss es doch wissen, mein Lieber. Ich habe die Biester mit eigenen Augen gesehen.« »Ich auch«, brummte Jensen. »Fast schwarz, samt Schwanz, ungefähr 1,60 und laufen auf 2 Beinen. Ich weiß.« Dingle spuckte aus. »Wenn es Kaimane wären, Mensch, dann würde ich ja nicht sagen. Ich hab auch schon mal Schlangen für einen Zoo gefahren, da hinten, von Banjarmasin. Und wie die gestunken haben, Mann, Mann, Mann, aber diese Echsen. Jensen, das sind schon komische Viecher. Am Tag geht's ja noch, am Tag sind sie in den Wasserbehältern drin, aber nachts, da kommt das raus, tap, tap, tap, tap. Das Schiff wimmelte nur so davon, auf den Hinterbeinen stand das da und drehte den Kopf nach einem um. Der Ire schlug ein Kreuz. Ja, sie machen's. Man muss furchtbar saufen, um das dort überhaupt auszuhalten. Und da ist der Kapitän arg dahinter. War das ein Theater, als ich einem von diesen Biestern einen Tritt gab? Natürlich habe ich ihm einen Tritt gegeben, und was für ein Mann! Ich habe ihm glatt das Rückgrat gebrochen. Das hättest du sehen sollen, wie der Alte da getobt hat, ganz blau angelaufen ist. Er hat mich am Hals gepackt und hätte mich glatt ins Wasser geschmissen, wenn Mate Gregory nicht gewesen wäre. Kennst du ihn? Der Schwede nickte nur. Er hat genug, Herr, sagte der Mate und schüttete mir einen Eimer Wasser über den Kopf. Und in Kokopo ging ich an Land. Herr Dingle spuckte in weitem, flachen Bogen aus. Dem Alten lag mehr an den Biestern als an den Menschen. Weißt du, dass er ihnen das Reden beibringt? Also, so war mir Gott helfe. Er hat sich mit ihnen eingeschlossen und stundenlang mit ihnen geredet. Ich glaube, er dressiert sie irgendwie für einen Zirkus. Aber am sonderbarsten ist, dass er sie dann ins Wasser lässt. Er hält bei irgendeiner Insel an, fährt mit dem Boot die Küste lang und misst die Tiefe. Dann schließt er sich bei den Tanks ein, macht die Hatch in der Schiffswand auf und lässt die Biester ins Wasser. Mensch, die springen wie dressierte Seehunde nacheinander durch die Luke. Immer so 10 oder 12. Und nachts geht dann der Alte doch mit irgendwelchen Kisten an Land. Ja, was drin ist, das darf niemand wissen. Dann fährt man wieder weiter. So also ist das mit dem alten Toch, Jens. Komisch, recht komisch. Herrn Dingles Blick wurde starr. Allmächtiger Gott, Jens. Mir war echt Angst und Bange davon. Ich habe gesoffen, Mensch, gesoffen wie ein Loch, und wenn das Zeug nachts übers ganze Deck tappte und Männchen machte und tsch-tsch-tsch machte, also, da dachte ich manchmal, oh, ho, ho, Junge, das kommt vom Saufen. Aber dann habe ich Big Bing gefragt, ob der das nachts auch gesehen hat, und er hat gesagt, auch. Er hat angeblich mit eigenen Augen gesehen, wie eine der Echsen die Türklinke anfasste und zum Captain in die Kajüte geht. Also, ich weiß nicht. Joe hat auch furchtbar gesoffen. Ja, ja, und der deutsche Peters hat gesagt, auf Manihiki Islands, da hat er den Kapitän an Land gebracht und hat sich hinter den Felsen versteckt und zugesehen, was der alte Toch dort mit den Kisten macht. Mensch, die Echsen haben sie angeblich selber aufgemacht, als ihnen der Alte ein Stemmeisen gab. Und weißt du, was in den Kisten drin war? Messer, Mann. So lange Messer und Harpunen und so Zeug. Und weißt du, wo der alte Toch die Eidechsen holt? In der Devil Bay. In der Teufelsbucht, Jens. Ich habe dort einen Bekannten, er ist Wirt und ein gebildeter Mensch, und der hat gesagt, Mann, das sind gar keine dressierten Echsen. Keine Spur. Das sind Kindermärchen, dass das einfach Tiere sind. Lass dir nichts einreden, Mann. Herr Dingle kniff bedeutungsvoll das eine Auge zu. So also ist es, Jensen. Damit du's weißt. Mir wirst du erzählen, dass Captain Van Toch all right ist. Sag das nochmal, drohte der große Schwede heiser. Wenn der alte Toch all right war, würde er keine Teufel in der Welt spazieren fahren und würde sie nicht überall auf den Inseln aussetzen wie Läuse in einen Pelz. Jens, in der Zeit, in der ich bei ihm war, hat er ein paar Tausend davon weggebracht. Der alte Toch hat seine Seele verkauft, Mann. Und ich weiß, was ihm die Teufel dafür geben. Rubine, Perlen und solche Sachen, das kannst du dir doch denken. Umsonst macht er das nicht.